Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kinderlein. Das hab ich auserkoren, sein eigen will ich sein. Will ich sein. In seinen Lieb versenken, will ich mich ganz hinein. Mein Herz will ich ihm schenken und alles, was ich hab. Alles, was ich